die Frage der inneren und äußeren Einheit unserer Nation, für die Millionen und Abermillionen geopfert wurden, ist für uns eine Frage von Leben und Tod, der wir jede andere unterordnen. Wir werden sie, nachdem wir sie mit nahezu 300 Jahren deutscher Leidensgeschichte bezahlt haben, mit Entschlossenheit hüten und jeder Idee und jeder Bewegung die Zähne zeigen, die sich verdächtig macht, den inneren oder äußeren Prozess des Zusammenwachsens zu stören. Wir sind dabei als Christen aber auch der Zuversicht, dass diese Hingabe an das Werk der Volksgemeinschaft und der deutschen Einigung ein Gottesdienst ist, der einst vor dem höchsten Richter und vor der Substanz des reinen Christentums bestehen kann. Aber selbst wenn alles wahr wäre, was über angebliche Unterdrückung des Christentums und über Entstehung eines neuen Heidentums gesagt wird, dann muss man sich oft wundern, wie wenig Kraft und Widerstandsfähigkeit dem Christentum von seinen eigenen Anhängern zugetraut wird. Sollte ihm nicht aus dem Zwang zur Auseinandersetzung mit neuen Problemen und neuen Ideen eine innere Reinigung, Klärung und Stärkung erwachsen? Müsste man nicht als Christ etwas mehr Zutrauen zur eigenen Sache haben und für sich und für die anderen das Wort gelten lassen? Ist das Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnet ihr es nicht dämpfen. Man hatte gehofft, dass das Christentum durch das Fegefeuer des Weltkrieges aus seiner Vereinsamung und Säkularisierung herausgerissen und der Menschheit wieder als ein unerschütterlicher Leuchtturm gesetzt werden würde. Es wird schwer sein zu behaupten, dass es so gekommen ist. Für uns Nationalsozialisten kein Zufall, weil wir wissen, dass das Problem der Zeit nicht mehr der Einzelne ist, der ein privates Verhältnis zu Gott hat, sondern das Problem der Gemeinschaft, das im völkermordenden Kampf des Weltkrieges ausbrach, aber von den Kirchen nicht begriffen wurde. Wenn Sie heute Ihre Einwände vorbringen, so kommt es uns oft vor, als wollten Sie den zweiten Schritt, nämlich den der Sicherung der Einzelseele, vor dem ersten, nämlich dem des Aufbaues der kleinen und großen Gemeinschaften tun. Wenn Sie um das Problem der echten nationalen Gemeinschaft positiv und mit christlicher Geduld ringen würden, dann hätten Sie selbst den größten Nutzen davon. Vielleicht ist die nationale und soziale Frage geradezu das Tor, durch das die Menschen des 20. Jahrhunderts wieder den Weg ins Allerheiligste des Christentums zurückfinden. Um eine lange Zeit der Selbstprüfung und des Ringens um das Begreifen von Christentum und Dogma vom nationalen und völkischen her werden die Kirchen allerdings schwerlich herumkommen. Für den Nationalsozialismus bleibt aber nichts anderes übrig, als das deutsche Volk, so wie er es in seinem Verfall vorgefunden hat, zu retten und seinem irdischen Dasein wieder einen Sinn und Inhalt zurückzugeben. So stehen die Dinge von Deutschland aus gesehen. Sicher ist es zu viel verlangt zu erwarten, dass unsere ausländischen Freunde uns gleich und ganz verstehen. Aber vielleicht trägt diese Darstellung der deutschen Position wenigstens dazu bei, einen Aufschub des Urteils berechtigt erscheinen zu lassen. Das deutsche Volk hat in Sachen des Christentums zu große Opfer gebracht, als dass es nicht auch für seine Revolution ein gewisses Maß von Willen zum Verstehen und eine gewisse Reife des Urteils erwarten dürfte.